Und doch wollte ich nicht ganz Heuchler sein. Ich versetzte mich zurück in die Jahre des Noviziats, als ich noch glaubte an die Vortrefflichkeit des Ordens. Und den damaligen Glauben schrieb ich mir dann von der Seele herunter. Das Ordensideal, was mir damals vorgeschwebt hatte, ließ ich wieder in mir erstehen und zeichnete es in Worten. Die Schrift wurde so zum Bekenntnisse d'autre tombe, ein schauerliches Grab, in welchem religiöser Glaube und Jugendideale moderten, lag dunkelklaffend zwischen dem Schreiber und dem, was er schrieb. Aber eine Heuchelei war die Schrift doch. Seine Erklärung, nicht seine volle Rechtfertigung, findet der Selbstbetrug in meiner Zwangslage. Für mich hieß es, entweder schreiben und die Möglichkeit behalten, frei zu werden, oder nicht schreiben und die Gewissheit haben, als Unfreier in schlimmster Gefangenschaft vielleicht noch ein langes Leben leben zu müssen. Komme man erst einmal in derartige Lagen und dann hebe man, wenn man es dann noch kann, Steine gegen mich auf. Eine dritte größere Schrift von mir betitelt sich »Christ oder Antichrist«. Sie ist die Frucht meines Berliner Aufenthaltes. Dieser Aufenthalt hat mir die Freiheit gebracht, aber manche festgewurzelte, weil ererbte, dogmatische Anschauung stieß ich erst viel später ab. So das Dogma von der metaphysischen Gottmenschlichkeit Christi, die Zwei-Naturen-Lehre Gott und Mensch. Die Wahrnehmung, dass die bedeutendsten protestantischen Theologen dies Grunddogma des Christentums leugneten, begriff ich damals nicht. Ich fand die Leugnung antichristlich. Und so stellte ich in der genannten Schrift, deren Abfassung von den Ordensoberen lebhaft befürwortet wurde, Stellen aus neueren protestantisch-theologischen Werken zusammen, in denen die Gottheit Christi geleugnet wird, und setzte ihnen die althergebrachten Beweise für Christi Gottheit gegenüber. Ein schriftstellerisches Unternehmen, zu dem ich dringend aufgefordert wurde, habe ich abgelehnt, und das freut mich jetzt noch. Der Jesuit Tilman Pesch begehrte mich vom Provinzialoberen als Mitarbeiter für seine Flugschriften zur Wehr und Lehr. Die Persönlichkeit von Pesch und mehr noch die rohe Art seiner konfessionellen Polemik waren mir aber so widerwärtig, dass ich, auf das Risiko hin, schwarz angekreidet zu werden, rundweg ablehnte und dem Provinzialoberen Ratgeb auch den Grund der Ablehnung angab. Er erwiderte nichts, Pesch hat mir den Korb nie verziehen. Solange ich Jesuit war, fand meine schriftstellerische Tätigkeit innerhalb wie außerhalb des Ordens viel Anerkennung. Kaum hatte ich den Orden verlassen, wurde sie von denselben Leuten, die sie bis dahin gelobt hatten, heruntergerissen. Das ist nun einmal jesuitisch-ultramontaner Brauch. Hosianna und kreuzige ihn liegen dort, wie übrigens überall, sehr dicht beieinander. Übrigens schließe ich mich selbst der Herunterreißung durchaus an. Die Schriften meiner Jesuitenzeit sind minderwertig nach Form und Inhalt. Sie konnten nicht anders sein, denn sie waren entstanden zu einer Zeit, da schon alle religiöse Begeisterung in mir erloschen war, da Zweifel an meinen religiösen Überzeugungen nagten, und sie wurden zum Teil geschrieben gegen meine Überzeugung unter dem Drucke jesuitischen Gehorsams und qualvoller äußerer Verhältnisse. Wie kann aus solchen Quellen Gutes fließen? Sehr bald nach meinem Austritte habe ich denn auch meine jesuitische Schriftstellerei, besonders die Schrift über den Kirchenstaat und diejenige für den Orden, öffentlich verleugnet. Und ich habe ein Recht zur Verleugnung, denn ich war nicht moralisch frei, als ich sie schrieb. Über die Schrift »Warum sollen die Jesuiten nicht nach Deutschland zurück?« übrigens noch ein nicht unwesentliches Wort. Sie ist in Bezug auf das Tatsächliche und Geschichtliche äußerst oberflächlich und voll objektiver Unwahrheiten. Daran bin ich aber nicht schuld, sondern der Orden, der, wie schon hervorgehoben, die Wahrheit über sich und seine Geschichte mit äußerster Sorgfalt vor seinen Mitgliedern und Anhängern verbirgt. Was ich dort zur Verteidigung des Ordens anführte, ist jesuitischen Schriftstellern entnommen, von denen ich selbst damals noch nicht wusste, wie sehr sie die Wahrheit fälschen. Die eigentliche Geschichte des Ordens habe ich erst nach meinem Austritte aus ihm kennengelernt. Hätte ich sie vor Abfassung meiner Verteidigungsschrift gekannt, nichts, auch nicht die Voraussicht schlimmster Folgen würde mich abgehalten haben, den Auftrag, die Schrift zu schreiben, abzulehnen. Ich hatte zwar damals mit dem Jesuitenorden schon innerlich gebrochen, aber aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und weil der religiös-katholische Glaube in mir ins Wanken geraten war, nicht, weil ich die Geschichte des Ordens kannte. Sie kennen von 1000 Jesuiten keine zwei. Zu den interessantesten Erfahrungen meiner jesuitischen Schriftstellerzeit gehört auch Folgendes. Im Jahre 1889 erschien das Werk »Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche seit dem 16. Jahrhundert« mit Beiträgen zur Geschichte und Charakteristik des Jesuitenordens aufgrund ungedruckter Aktenstücke, bearbeitet und herausgegeben von Ignaz von Döllinger und Friedrich Heinrich Reusch. Es bildet ein Arsenal schärfster Waffen gegen den Jesuitenorden. Große Erregung entstand im Orden, man fürchtete unheilvolle Wirkungen. Die Jesuiten Tillmann, Pesch und Pachtler wollten eine Erwiderung schreiben. Solche Angriffe dürften nicht unbeantwortet bleiben, man müsse die enthüllten Tatsachen wieder ins richtige Licht rücken. In einer Unterredung zwischen den beiden genannten Jesuiten und dem Provinzialoberen Ratgeb, der ich beiwohnte, wurde die Frage eingehend erörtert. Ratgeb gab den klugen Entscheid, nichts erwidern. Eine Erwiderung gebe dem Buche erst Bedeutung und Verbreitung, mache die Katholiken auf es aufmerksam. Anordnung und Stil des Buches seien so ungenießbar schwerfällig, darin hatte Ratgeb leider recht, dass es ein unbeachtetes Dasein in Bibliotheken fristen und uns nicht schaden werde. Ratgeb hat wahr prophezeit. Das beschämende Geständnis habe ich abzulegen, dass ich das Werk erst nach meinem Austritt aus dem Orden studiert und seinen Wert erkannt habe. Auch von der lächerlichen Prüderie, die überall Unzucht und Versuchungen gegen das sechste Gebot wittert, trotz der offiziellen moraltheologischen Vertiefung in geschlechtliche Abgründe, habe ich in Exarten ein hübsches Pröbchen erlebt. Bei einem katholischen Maler war ein Bild der Patronin der christlichen Philosophie, der heiligen Katharina von Alexandrien, bestellt worden, um in dem Hauptstudiensaale der jungen Ordensphilosophen aufgehängt zu werden. Das Bild kam an und der Provinzial, der Jesuit Lohmann, lud einige Patres, zu denen auch ich gehörte, zur Vorbesichtigung ein. Das Bild war sehr fromm gemalt, im Stile Degerscher Madonnen. Ein jugendlich hübsches, nichtssagendes Gesicht. Der Provinzial war sehr unzufrieden. Das Gesicht sei zu hübsch und jugendlich, sein Anblick könne für die jungen Scholastiker zur Versuchung werden. Und die heilige Katharina musste sich nachträgliche Pinselstriche gefallen lassen, die ihr ein älteres und weniger hübsches Aussehen gaben.